haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Ein Mord mit Talent. Im Radio diskutierten sie über Europa und was danach kommen würde. Keiner der Diskussionsteilnehmer wusste so recht, etwas mit dem Thema anzufangen. Und so redeten sie einfach drauf los und es gelang ihnen spielend, auch noch den größten Unsinn als Teil der Europadebatte zu deklarieren. Ich schaltete das Radio aus und wartete auf einen Klienten, der sich verspätet hatte. Als er dann endlich kam, sah er genauso bekloppt aus wie im Fernsehen. Ich machte mich auf alles gefasst. Ich brauche mich wohl nicht vorzustellen. Ich bestehe aber darauf. Allein Ihr Name verursacht bei mir schon Brechreiz. Sie sind ja schlimmer als die Journalisten. Also ich heiße Felix Kurt Feinherr und ich bin Showmaster am Fernsehen. Toll, wie Sie das sagen. Kein Wunder, dass bei Ihren Sendungen ständig irgendwelche Omas in Ohnmacht fallen und den Opas vor Begeisterung das Gebiss rotiert. Sie haben vielleicht in der Zeitung gelesen, dass mein Produzent bei einem Autounfall gestorben ist. Allerdings. So etwas bringen die Zeitungen ja immer auf der ersten Seite. Als ob das unser eins interessieren würde. Mein Produzent und ich, wir haben viele Feinde. Das überrascht mich nicht. Er fuhr direkt in eine Mauer. Mit über 100 Sachen, keine Bremsspur, nichts. Da stimmt etwas nicht. Ist es nicht normal, dass man bei einem solch öden Beruf manchmal an Selbstmord denkt? Nein. Das war auch kein Unfall. Das war Mord. Ich bin mir da ganz sicher. Die Polizei untersucht den Wagen übrigens noch. Die glauben auch, dass da mehr dahinter steckt. Und Sie möchten jetzt, dass ich den mutmaßlichen Mörder finde? Ja, vielleicht hat er es auch auf mich abgesehen. Schließlich gibt es eine Menge Leute, die es einfach nicht überwinden können, dass wir sie nicht in unserer Show berücksichtigt haben. Lieber Herr Felix Kurt Feinherr, ich könnte Ihnen noch einige andere Gründe nennen, weshalb man Sie ins Jenseits befördern könnte. Schon gut, Sie mögen meine Sendung nicht. Das ist okay. Nehmen Sie mich doch einfach als einen ganz normalen Klienten, der Schiss hat. Ich überlegte nicht lange und schrieb ihm eine Zahl auf einen Zettel. Er nickte. Der Mann war großzügig. Das imponierte mir. Er gab mir ebenfalls einen Zettel, auf dem drei Namen standen. Leute, die er und sein Produzent abgelehnt hatten für die berühmte Talentshow des Herrn Feinherr. Wer bei ihm groß rauskam, kam tatsächlich groß raus. Das war eine ganz schöne Machtposition, aber auch eine Position, in der man eine Menge Feinde hatte. Ich besuchte zuerst Herrn Witzigmann, einen Bauchredner, in dessen voluminösem Bauch problemlos 20 Puppen Platz gehabt hätten. Ja, man hat mich abgelehnt. Mich, das größte Bauchredner-Talent der 90er Jahre. Möchten Sie eine Kostprobe meines Könnens? Ich heiße Fridolin und bin ein kleiner Kobold. Gut, nicht? Haben Sie das gesehen, wie ich meine Lippen bewegt habe? Allerdings, Sie sind ein hundsmiserabler Bauchredner. Nein, nein, das ist der neue Trend, das ehrliche Bauchreden. Die Lippen werden ständig bewegt. Ich bin der Fridolin, der kleine Kobold. Mal unter uns, Witzigmann. Sie waren stinkwütend auf die Leute vom Fernsehen. Nein, ich schaffe es auch ohne Fernsehen. Im Radio bin ich schon öfters aufgetreten. Im Radio? Als Bauchredner? Das ist doch lächerlich. Nein, nein, gerade heute Morgen hatte ich wieder einen Auftritt in einer Diskussionssendung über Europa. Ich bin der Fridolin, der klitzekleine Witzigmann-Kobold. Seit die beim Radio überall sparen müssen, werden in den Diskussionssendungen fast nur noch Bauchredner eingesetzt. Die liefern viele Worte und Stimmen für wenig Spesen. Es war kaum zum Aushalten, doch es sollte noch schlimmer kommen. Die verdächtige Nummer 2 war nämlich Zauberin. Und was für eine! Soll ich Ihnen meinen neuen Trick vorführen? Ich lasse Ihre Kreditkarte verschwinden. Danke, danke, den Trick kenne ich. Es gibt Frauen, die schaffen das auch ohne Zaubertricks. Meine Spezialität ist eine erotische Zaubershow. Ich zaubere Ihnen jeden Playboy-Hasen aus dem Hut. Schon gut, ich brauche keine Hasen. Rammeln kann ich auch alleine. Mögen Sie Feinherr? Diesen arroganten Wicht? Der wollte mit mir bumsen für einen Auftritt in seiner Show. Ich hätte dem Kerl am liebsten die Eier weggezaubert. Üben, gute Frau, fleißig üben. Irgendwann klappt es ja vielleicht. Oder möchten Sie Feinherr ganz profan ins Jenseits befördern? Für diesen Kerl würde ich nicht mal den Finger am Abzug krumm machen. Nee, nee. Ich habe schon einen Vertrag. Mit einer privaten Station. Ich zaubere meine Kleider weg. Sowas kommt an. Diese Welt ist am Arsch. Keine Moral, keine Intelligenz, nichts mehr vorhanden. Nur noch geile Arschlöcher, die Kohle machen. Mich kotzt das alles an. Aber ich mache mit. Ist immer noch besser, als irgendwo in einer Villa als Spielzeug eines reichen Idioten zu enden. Ich hatte solche Angebote. Das können Sie mir glauben. Ich glaubte es ihr, denn unter den Kleidern, die sie danach in einer Einzelvorstellung für mich wegzauberte, offenbarte sich ein Körper, der manchem Dichter den Verstand und allen anderen zumindest zwei Atemzüge geraubt hätte. Ich erholte mich draußen ein wenig und besuchte dann die Nummer 3. Der Mann sah aus wie Jimmy Connors, der Ältere, nach einer weiteren 5-Satz-Niederlage. Nein, ich singe nicht. Ich war immer ganz miserabel im Singen. Aber ich kann sehr gut Leute imitieren. Aha, dann imitieren Sie mich mal. Nein, zu schnell geht das nicht. Für meine beste Rolle habe ich 3 Jahre lang trainiert. Und was ist das für eine Rolle? Ich imitiere perfekt einen Polizisten. Einen Polizisten? Dass ich nicht lache. Na, Maloney? Sie glauben mir wohl nicht. Ist das nicht perfekt? Na, was sagen Sie, Maloney? Verblüffend. Und Feinherr wollte Sie nicht in seiner Sendung? Doch, doch. Ich habe lange gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass es genügt, den zuständigen Redakteur zu bestechen. Das ist im Fernsehen so üblich. Jetzt habe ich meinen Auftritt. Könnten Sie vielleicht noch einmal in die Rolle des Polizisten schlüpfen? Das juckt immer bis hinunter zu den Hühneraugen. Gerne. Also, na, ist Ihnen wieder eine Leiche über den Weg gelaufen, Maloney? Der Mann war tatsächlich gut. Ich verließ ihn und machte mich auf den Weg zurück in mein Büro. Doch plötzlich hörte ich eine Detonation. Ich drehte mich um und sah, dass aus der Wohnung des Imitators Rauch drang. Ich war mir nicht ganz sicher, aber es schien beinahe so, als würde sich da gerade ein hoffnungsvolles Talent in Rauch auflösen. Diesmal hatte ich es mit einem richtigen Polizisten zu tun. Das war allerdings auch nicht viel angenehmer. Es sieht ganz danach aus, als habe jemand die Bombe in einer Tasche vor die Wohnungstür gelegt. Das muss einen ganz schönen Bums gegeben haben. Allerdings. Wussten Sie, dass der Tote ein ganz ausgezeichneter Polizistenimitator war? Nein. Und ehrlich gesagt interessiert mich das auch nicht, Maloney. Der Mann wurde ermordet. Und Sie waren in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Da stimmt doch wieder einmal etwas nicht, Maloney. Ich versuchte, ihn zu beschwichtigen. Dann ging ich zurück in mein Büro. Ich rief meinen Klienten an und dieser erschien wenig später mit einer neuen Liste von Verdächtigen. Ich bin sicher, dass einer dieser verhinderten Superstars meinen Produzenten auf dem Gewissen hat. Ihnen ist es wohl egal, dass eine der Attraktionen für Ihre nächste Sendung ermordet wurde. Sicher, sicher. Der Polizistenimitator war gut. Aber niemand ist so gut, dass es nicht noch jemanden gäbe, der besser wäre. Stimmt es eigentlich, dass Sie ein korrupter Kerl sind? Ich? Wie kommen Sie darauf? Man erzählt sich so einiges. Eine Zauberin behauptet zum Beispiel, dass Sie mit ihr schlafen wollten. Als Gegenleistung für einen Auftritt in der Show. Das ist doch alles Unsinn. Ich bin so berühmt, dass ich mir jede Nacht ein anderes Talent ins Bett holen könnte. Sie haben ja keine Ahnung, wie oft ich solche Angebote erhalte. Und zugegeben, es ist manchmal schwierig zu widerstehen. Der Mann wurde mit jedem Satz noch ein wenig unsympathischer. Ich beschloss, meinen Fernseher irgendeinem Heim zu stiften, solange Leute wie dieser Feinherr die Welt der Unterhaltung bevölkerten. Ich war drauf und dran, den Fall hinzuschmeißen, tat dann aber dennoch, was ich in einem solchen Fall immer tue, die Zähne zusammenbeißen. Ich besuchte die 3 anderen Verdächtigen. Es war auch diesmal eine ziemliche Tortur. Wurzel heiße ich. Sebastian Wurzel. Ich bin Country-Sänger. Das tut mir leid. Sie wurden von Feinherr nicht in seine Show eingeladen. Eine Show nennen Sie das? Diese wippenden Titten und Hinterteile. Der Kerl greift doch ständig zur untersten Schublade, wenn es um Einschaltquoten geht. Ich kann problemlos auch in einer anspruchsvollen Sendung auftreten. Und Feinherrs Produzent? He's dead. Der ist tot. Und Sie haben ihn umgebracht. Wissen Sie, was Chris Christopherson einmal gesungen hat? you don't like Hank Williams, you can kiss my ass. Was hat denn dieser Hank Williams mit dem Mord zu tun? Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Kannten Sie Herrn Hugentobler, den Polizisten-Imitator? Der ist doch auch tot. Was soll das? Wollen Sie mich jetzt noch einen ganz Friedhof lang abfragen? Ich habe zu tun. Ich werde in einer Show dieses Holländers Dolly Parton imitieren. Finden Sie nicht auch, dass ich eine tolle Dolly abgebe? Es war zum Davonlaufen. Und das tat ich dann auch. Die nächste auf meiner Liste war eine Frau Kellerhaupt, die sich als Pantomimin einen recht zweifelhaften Ruf erworben hatte. Dieser Feinherr hatte es auf meine Tochter abgesehen. Aber dieser Kerl soll nicht glauben, dass ich es nötig habe, mich von ihm demütigen zu lassen. Kannten Sie seinen Produzenten? Nein, nicht persönlich. Ich erhielt eine Anfrage, ob ich bei der Show mitmachen wolle. Wie ein junges Talent sehen Sie aber nicht gerade aus. Ich habe die Pantomime revolutioniert. Meine Darstellung eines Freilandeiers beim Kochen hat für einiges Aufsehen gesorgt. Man hat mir den internationalen Durchbruch prophezeit. Und wissen Sie was? Nächste Woche habe ich tatsächlich einen Auftritt im Fernsehen von Burkina Faso. Toll! Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie für Ihr gekochtes Ei über Leichen gehen würden? Aber nicht doch. Ich habe zwar schon einmal die tote Monroe gespielt. Das war eindrücklich. Eine 8-stündige Pantomime, die mit einem Minimum an Bewegung auskam. Genau genommen habe ich mich keinen Zentimeter bewegt. Es fehlte nicht mehr viel und ich war bereit, mich freiwillig in die Klapsmühle oder Feinherrs Show einliefern zu lassen. Wobei ich mir das zweite wesentlich weniger lustig vorstellte. Ich nahm meine letzte Energie zusammen und besuchte die Clownin Lukovic. Sie ahnen es vielleicht schon, die Dame war alles andere als komisch. Feinherr. Interessiert mich nicht. Ich bin für die Manege geboren, nicht für das Fernsehen. Und wenn der Weg zur Manege über Feinherrs Show führt? Sie meinen wohl sein Bett. Das ist bekannt in der Branche. Aber ich mache mir nichts aus Männern. Sie würden Feinherr tatsächlich als Mann bezeichnen. Das ist doch immerhin bemerkenswert. Möchten Sie jetzt eine feministische Tirade hören? Nein, nein, danke. Davon kriege ich Sodbrennen. Wussten Sie übrigens, dass ich in einer Zeitung als poetisches Ereignis gefeiert wurde? Nein. Haben Sie etwa ein Gedicht geschrieben? Meine neue Show. Moment, ich zeige sie Ihnen. Es war eine jener Torturen, mit der man im Mittelalter Andersgläubige bestraft hatte. Ich ging mit weichen Knien aus dem Haus und humpelte zurück in mein Büro. Dort wurde ich von einem Freund und Helfer erwartet. Interessante Neuigkeiten, Maloney. Wir haben vor einer Stunde den Fernsehstar Feinherr verhaftet. Er behauptet, dass er Ihr Klient ist. Stimmt das? Du meine Güte, hat er etwa den Mord an seinem Produzenten gestanden? Nein! Aber wir haben ihn in die Mangel genommen. Wir erhielten Hinweise, dass er seinen Produzenten betrogen hatte. Die beiden hatten zusammen eine eigene Firma. Aber weshalb hat dieser Trottel dann mich engagiert? Das wissen wir noch nicht so genau. Auf alle Fälle hat die genaue Untersuchung des Autos, in dem der Produzent starb, ergeben, dass etwas mit den Bremsleitungen nicht stimmte. Also war es tatsächlich Mord? Ja. Und Ihr Klient ist der Verdächtige Nummer 1, Maloney. Es war dann doch alles nur halb so wild. Mein Klient wurde wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Allerdings liefen die Ermittlungen gegen ihn weiter. Das hinderte ihn nicht daran, mein ehrenwertes Büro aufzusuchen. Da laufen wieder einmal Intrigen. Die wollen mich absägen. Stars sind in diesem Land allen suspekt. Ja, ja, davon kann ich Ihnen auch ein Liedlein singen. Weshalb aber haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie Ihren Produzenten übers Ohr gehauen haben? Wer tat das nicht? Er war ein Dummkopf. Ein talentierter Dummkopf, der sich nichts aus Geld machte. Er konnte wunderbar mit Zahlen umgehen, aber Geld interessierte ihn nur in Zusammenhang mit einer Fernsehsendung. Wer hat ihn denn noch übers Ohr gehauen? Seine Anwältin. Die hat sogar noch unverschämt dazu gelangt als ich. Es könnte ja sein, dass er das gemerkt hat. Das wäre doch immerhin ein Motiv, um an seinen Bremsleitungen herumzufeilen, oder? Ich war es nicht, Maloney. Und die Anwältin? Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Er gab mir die Adresse der Juristin. Ihr Büro war nicht mehr gerade en vogue, dafür strahlte es ein Ambiente aus, das manchem Schloss gut angestanden wäre. Ich setzte mich in einen der alten Stühle und stellte mir vor, dass Robespierre vor ein paar Jahren ebenfalls auf diesem Stuhl gesessen hatte. Feinherr hat also gestanden, dass er Geld unterschlagen hat. Ja, und er sagt, dass sie sich auch ganz schön bereichert haben. Na und? Das Opfer ist tot. Und ich habe mit seinem Tod nichts zu tun. Das behaupten Sie. Aber jemand hat den Produzenten auf dem Gewissen. Und jemand hat auch diesen Polizisten-Imitator auf dem Gewissen. Wieso? Ist Gerber etwa tot? Das wäre ja tatsächlich eine erfreuliche Mitteilung. Gerber? Der Mann hieß Hugentobler, ein sehr talentierter Polizisten-Imitator. Dann kann es nicht derselbe Mann sein. Gerber übertreibt maßlos. Er ist schlecht, möchte aber unbedingt in eine der Sendungen kommen. Er hatte den Produzenten sogar verklagt. Ein idiotisches Unterfangen. Der Mann tickt nicht ganz richtig. Kann ich seine Adresse haben? Ich kann Ihnen sagen, in welcher Kneipe er häufig anzutreffen ist. Sie gab mir die Adresse und ich ging hin. Es stank nach abgestandenem Bier und noch viel übleren Gerüchen. Zwei Gestalten dösten vor sich hin. Ein anderer lallte und ein dritter stand auf einem Stuhl und hielt eine Ansprache. Komm, mach uns den Polizisten, Gerber. Also gut. Für ein Bier. Na, hallo, hier ist hier eine Leiche, die hier humpelt. Toll macht er das, finden Sie das nicht auch? Blödsinn, der Mann ist eine Niete. Der taugt nicht mal etwas für ein Betriebsfest der Polizeischule. Ich bin der beste Polizistenimitator. Ich bin der Größte. Na, hallo, hier, sagen Sie dazu. Kommen Sie von Ihrem Stuhl runter und ich hau Ihnen die Hucke voll. Sie haben den Produzenten und Hugentobler ermordet. Was? Gerber ein Mörder? Das kann nicht sein. Gerber ist unser bester Polizistenimitator. Gerber ist ein Genie. Jawohl, ich bin ein Genie. Na Maloni. Sie wissen selber, dass Sie hundsmiserabel sind. Gestehen Sie den Mord und diese Posse nimmt ein Ende. Ich gestehe. Na Maloni, jetzt haut sich aus den Socken, was? Aber Gerber, du hast uns nicht gesagt, dass du auch einen Mörder imitieren kannst. Gerber lallte noch einige unverständliche Brocken vor sich hin und fiel dann mit lautem Getöse vom Stuhl. Wenig später alarmierte ich die Polizei. Sie erschien und mit ihr mein Klient. Er war erleichtert. Endlich ist es ausgestanden. Nicht ganz. Sie werden wegen Unterschlagung belangt werden. Da haben Sie recht, Maloney. Aber zuerst werden Sie sich morgen Abend die Show von Herrn Feinherr im Fernsehen anschauen. Nein, danke. Ich glaube, ich habe Wichtigeres zu tun. Das dürfen Sie aber nicht verpassen, Maloney. Wir haben einen besonderen Gag in der Sendung. Anstelle des Polizisten-Imitators einen echten Polizisten. Da staunen Sie, Maloney, nicht wahr? Ich werde vielleicht sogar berühmt. Und dann schicke ich Ihnen eine Karte aus Las Vegas. Wieso? Möchten Sie sich dort als einarmiger Bandit bewerben? Sie könnte ich vielleicht auch einmal in meiner Show unterbringen, Maloney. Sie könnten aus Ihrem Leben erzählen. Ich knallte ihm meine Rechte unter die Nase. Die Sendung vom nächsten Abend fiel deswegen aus. Dafür prangte mein Foto auf allen Titelseiten. Ich war mächtig stolz auf meine Rechte. Feinherr erholte sich nie mehr richtig von dem Schlag. Er endete schließlich als Wetterfrosch bei einer Privatstation irgendwo in der Karibik. So geht das.